37. Abschnitt. Das erschlossene Geheimnis der Heiligen Schrift, die wahre Lehre des Germanenkönigs Jesus und Deutschlands Auferstehung. Wenn man die Bibel nach den von christlichen ehrwürdigen Kirchenvätern gegebenen Erläuterungen und nach den von den Theologen Lagarde und Jörg von Lanz-Liebenfels hergestellten Geheimschlüsseln liest, so findet man, dass dies kostbarste Buch aller Bücher in seiner wirklichen Bedeutung gleich ist der Esoterik der ägyptischen, römischen, chaldäischen, assyrischen, babylonischen, iranischen, indischen und atlantischen Initiierten und der Armanen, Brahmanen, Templeisen, also mit der ario-germanischen Priesterschaften. Altes und Neues Testament und Christentum sind somit arisches Geistesgut, abgesehen von Zutaten und Fälschungen. Das in Gleichnissen und Allegorien versteckte, für uns Deutsche hochwichtige und unsere Auferstehung verbürgende Geheimnis der Bibel ist in kurzen Zügen folgendes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Evangelium Johannes 1. Das Wort aber ist nach Offenbarung Johannes Christus, nach der griechischen Übersetzung der Kyrios gleich Logos, das ist nach der gotischen Übersetzung des Bischofs Ulfilas Frauja gleich der altgermanische Fro, der Gott der artreinen Liebe, der Stammesgott der Arier, der Genius der Germanen, ihr Stammesahne und der Gründer der Stadt Goslar. Dieser Logos ist das Prinzip der Zeugung, Erhaltung und Weltregierung, die ununterbrochen schöpferisch tätige Weltenergie, der strahlende Äther der modernen Wissenschaft, der im Anfang war. In ihm leben, weben und sind wir. Vergleiche die Bibelkommentare des Philo, Josephus, Origenes, Hieronymus und Augustinus. Lanz-Liebenfels, die griechischen und lateinischen Bibelversionen, Leipzig 1908-09. Lagarde, Oa Mastica Sacra, Göttingen 1870, eine Art Lexikon der biblischen Geheimsprache, zusammengestellt aus alten Quellen. Die nachfolgenden Ausführungen sind zum Teil Abhandlungen des gelehrten Theologen Lanz-Liebenfels entnommen und entsprechen den Anschauungen der alten Kirchenväter. Lanz-Liebenfels, Ostarta Bücherei, Nummer 83, Seite 10, und siehe Beta, die Erde und unsere Ahnen. Durch seine Verdichtung entstanden die Weltkörper und das pflanzliche und tierische Leben, auch auf unserer Erde, zuerst in niederen, dann in immer höheren und willkommeneren Formen. Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Evangelium Johannes 1. Das ist, aus dem tierischen Wesen entwickelte sich allmählich der Vormensch, das höchste Wesen der Erde. Der Gottmensch, ausgestattet mit elektromagnetischen Kräften, die wir nicht mehr besitzen. Dank seiner Ausstattung erhielt der Ahne der Menschen als der beste Teil der Schöpfung im Sekundär und Tertiär die Vorherrschaft. Die Vormenschen wurden in der ganzen urchristlichen und alten Literatur Götter, Erstlinge, Erstgeborene, Protoplasten, Sterne, Himmel und zuletzt und am häufigsten Engel, Anglois, Angeln, Weiße genannt. Diese Engel, erinnernd an die mit Händen ausgestatteten fliegenden Saurier der Tertiärzeit, waren den Menschen nahestehende Wesen. Ihre Nachkommen, in Mose 1,6 Göttersöhne genannt, Kinder Gottes, vermischten sich geschlechtlich mit menschenähnlichen Tieren, Moses 6,1-5, und erzeugten mit ihnen halbmenschliche, halbtierische Ungeheuer, Giganten und Riesen. Dadurch wurde die Tiermenschenrasse hinaufgezüchtet und ein gefährlicher Feind der weißen arischen Gottmenschenrasse, da ihr das zugeflossene arische Blut wertvolle Waffen gegen die auf den Tod verhassten Gottmenschenrasse bot, die sich umgekehrt durch den Zufluss des Tierblutes körperlich und geistig verschlechterte. Das war der Sündenfall der Bibel, der den Gottmenschen die Erbsünde brachte, das ist Vererbungsübel und den Fluch der Rassenmischung. 1. Mose 3. Die Menschentiere sind die Ahnen der schwarzen, braunen, roten und gelben Menschenrasse, die Germanen, die Nachkommen der Gottmenschen, siehe Johannes-Offenbarung. Die Mischlingsrassen, die Slawen, Mittelländer, Juden, sind ein Mittelding zwischen Gott und Tiermenschen. Gott setzte nach 1. Mose 3 ewige Feindschaft zwischen der arischen Gottmenschenrasse einerseits und den Mischlingen und Niederrassigen andererseits. Wie letztere im Weltkrieg den Rest der kulturschöpferischen arisch-germanischen Gottmenschenrasse unter Führung Alljudas in grausam tierischer Weise schändeten und auszurotten versuchten, haben wir in erschreckendem Ausmaße erfahren müssen. Das größte Verbrechen begehen die Arier, die Germanen, nach der Bibel dadurch, dass sie sich mit den Niederrassigen geschlechtlich vermischen, diese dadurch in ihrem Kampf mit der arischen Rasse stärken und umgekehrt durch Aufnahme minderwertigen Blutes ihre Art vertieren und schwächen. Das ist die Sünde wider Gott und den Heiligen Geist Gottes, der die Krone seiner Schöpfung nicht in den tierischen Schmutz versinken lassen will. Der Kampf der Rassen begann nach ihrer Entstehung. Kain erschlägt seinen Bruder Abel, das heißt, das Tiermenschentum fällt über das Geschlecht der durch Zuchtwahl auserwählten arischen Gottmenschenrasse her und sucht es auszurotten. Dieses bekommt aber Ersatz. Gott sah zornig, dass diese Adamsmenschen, die tierischen Udumu-Menschen, den arischen Göttersöhnen ähnlicher wurden. 1. Mose 3, 22. Es reute ihn, dass er die schwarzen, braunen, roten und gelben Bestien schuf, das ist, durch Mischungsehen entstehen ließ. Durch geologische Vorgänge wurde ein Teil derselben vernichtet, Untergang von Lemurien und Atlantis. Wessen Geschlecht wieder Gott ähnlich werden will, der muss sich der Sünde enthalten, das heißt, der Vermischung mit dem Heidentum, Niederrassentum, muss Rassenreinzucht treiben. Zudem kommt wieder das Licht der Welt, der Logos, Tyrius, das ist Frau, ja, oder Froh, der Germanenahne, und er gibt ihm wieder Macht, ein Gotteskind zu heißen. Evangelium Johannes 1, 12. Dem verheißt er auch Gnade und alles Gute bis ins tausendste Glied. 2. Mose 19, 5-6 und 20,6. Die aber Gott und sein Rassengesetz hassen, das ist, nicht befolgen und sich mit den Tieren und Heiden vermischen, deren Sünden bestraft er an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. 2. Mose 20, 5. Wer schon Mischlingskinder in den Rheinlanden gesehen hat, dem wird der Fluch und das Schandmal der Rassenmischung augenfällig geworden sein. Vielleicht sollte man das kultische Mahl, das Abendmahl der alten Arier, eine ständige Mahnung sein, im Befolgen des alten Bundesgesetzes nicht zu erlahmen. Immer wieder predigt die Bibel den Segen der Reinzucht und knüpft daran hohe Verheißungen, während sie die Rassenvermischung mit schweren Strafen bedroht. 2. Mose 20, 5-6, Josua 23, 5 und folgende, insbesondere 12 und 16, 5. Mose 28, 9 und folgende. Sie verlangt sogar die schonungslose Ausrottung der Udumu-Abkömmlinge durch den kommenden Führer, den Heiland des Ariergeschlechts. Nach Ignatius' Übersetzung spricht Gott: Ich will euch bewahren vor menschlichen Tieren. Den Ariern, den Japhet, verheißt er, dass sie bei Rassenreinzucht wohnen sollen in den Hütten Sems und die niederen Menschenrassen, die Ham, ihre Knechte sein werden.